sind wir alle dran. Was hat das mit mir zu tun? Ja klar, wir können nicht mehr länger ausruhen. Was hat das mit mir zu tun? Was war? Bleibt ein Teil von uns. Hier nimmt man uns und kippen, bis wir in die Jahre kommen. Wir blicken voller Staunen auf den Weg vor uns. Der andere isst sie auf. Was du kannst, kann ich auch. Was hat das mit mir zu tun? Ja klar, wir können nicht mehr länger ausruhen. Was hat das mit mir zu tun? Was war? Bleib ein Teil von uns. Komm schon klar, was auch war. Von Optimismus, alles wird sonderbar.